Kundgabe 2388a. Empfangen durch Bertha Dudde am 28. und 29.06.1942. Kommendes Ereignis. Eingriff Gottes. Notzeit. Ohne Erbarmen wüten die Völker gegeneinander und fügen sich allen nur erdenklichen Schaden bei. In der ganzen Schwere werden die Menschen betroffen, und Leid und Kummer sind ihre ständigen Begleiter. Die Lieblosigkeit der Menschen ist so groß und wird noch ständig zunehmen, und so ziehen sie den göttlichen Eingriff immer näher heran. Es ist keine lange Zeit mehr, dass sich erfüllet, was Gott durch seinen Geist den Menschen kundgetan hat. Und dennoch werden die Menschen überrascht sein, denn sie denken in ihrem Unglauben nicht, dass sie selbst in Mitleidenschaft gezogen werden. Sie glauben nicht daran, dass sie sich in einer geistigen Not befinden, die einen solchen Eingriff erfordert und dass die Zeit dafür gekommen ist. Denn sie suchen keine Verständigung miteinander. Es will ein jeder nur seinen Vorteil erreichen und den Mitmenschen schädigen. Und es ist dies der Anfang einer unvorstellbar dürftigen Zeit. Es gehen Werte verloren, die nicht mehr ersetzt werden können. Die Zeit ist gekommen, derer der Herr auf Erden Erwähnung getan hat. Und es wird jener Eingriff unsägliches Leid nach sich ziehen. Und die Menschen werden glauben, diese folgende Zeit nicht ertragen zu können. Und doch kann keiner entfliehen, sondern ein jeder wird in Angst um sein Leben die Stimme Gottes vernehmen, die laut und deutlich zu den Menschen spricht. Es wird eine Zerstörung sein, die viele Menschen gleich arm macht, und es wird an die Liebe der Menschen große Anforderungen gestellt, denn nur die tätige Nächstenliebe vermag diesem Elend zu steuern und gleichzeitig auch den geistigen Tiefstand zu beheben. Denn es wird der liebefähige Mensch den Mitmenschen nicht ohne Hilfe lassen und dieses Wirken in Liebe einen geistigen Fortschritt bedeuten. Ein jeder Tag soll gewertet werden bis dahin, und es werden derer nicht mehr viele sein. Überraschend schnell kommt der Tag, der eine große Umwälzung bedeutet in mancherlei Weise. Und nur die gläubigen Menschen werden trotz innerer Erschütterung gelassen bleiben und die rechte Sachlage erkennen. Und sie werden versuchen, auch die Mitmenschen zum Glauben zu führen in Erkenntnis der geistigen Not der Menschheit. Denn um ihrer Seelen willen kommt das Geschehen über sie. Und so der Mensch nun um seine Seele besorgt ist, hat ihm der Eingriff Gottes einen rechten Erfolg gebracht. Doch es werden wieder nur wenige sein, denn die geistige Blindheit hindert die Menschen am Erkennen.